Seit Stunden sitz ich hier nun schon, seh kahle Wände an. Meine Gedanken sind wirre, oft nenn ich sie nicht kann. Zur Arbeit fehlt mir die Geduld, und es zu ahnen hast du daran die Schuld. Denn nur an dich, mein Mädel, nur an dich denk ich allein, könnt ich beide jetzt nur sein. Hier beim Bund geht alles schief, ich beug mich nicht und handle mir hergein. Man hat ein Auge auf mich, nennt mich Rambo oder Kämpferschwein. Mancher nennt mich auch Faschist, obwohl er gar nicht weiß, was das überhaupt ist. Doch mit Urteilen ist man ja so schnell bei der Hand. Im eigenen Elternhaus, die Vorwürfe, die man mir dort macht. Für ein Gespräch langt es schon längst nicht mehr, Verständnis wurde mir nicht entgegengebracht. Man meint, es wäre meine eigene Schuld, und ich raubte allen die Geduld. Denn mit der Gesinnung könnte ich im Leben nur Verlierer sein. Meinem Rücken reden die Leute und sie sprechen über mich. Die gespielte Freundlichkeit und das Heucheln sind für mich wie ein Stich. Der Staatsschutz sagt auch schon guten Tag und dass ich Verständnis dafür haben mag. Denn man meint es gut und ist um unsere Demokratie besorgt. Ist ja so besorgt. Feindlich sieht mich alles an, dies Geschwätz ist mir hier ein Greuel. Als Richter spielt sich alles auf, nur weil ich nicht mit den Wölfen heul. Stehe hier im Kampfe ganz allein, und alles schlägt auf mich ein. Denn bei einem Nazi, da muss man ja so vorsichtig sein.